1. Jacob, Och Israel genannt, Brach mit seiner gesamten Familie auf und Ereich bis über, wo dem Gott seines Vaters Isaac Opfer darbracht. 2. In einer nachtlichen Vision rief Gott Israel und sprach, Jacob, Jacob. Dieser antwortet daraufhin, ICH Hor. 3. Gott offenbart sich im als El, der Gott seines Vaters, und forderte ihn auf, one bedenken nach Ägypten zu sehen, da in dort zu einem großen Volkmädchen wohl. 4. Versprach, selbst mit Jacob nach Ägypten zu gehen und in Och wieder zurück zu bringen, Joseph wird im Jedoch die Augen schließen. 5. Jacob brach daraufhin von Beersheba auf, und sein Sohn setzten in, Eierkinde und Frauen auf die Wagen, die der Pharao geschickt hat, sie nach Ägypten zu transportieren. 6. Sie nahmen Eier den und ihren gesamten Besitz, den sie in Canaan erworben hatten, mit nach Ägypten, wohin Jacob mit seiner gesamten Nachkommenschaft gelangt. 7. Brach sein Sohn und Enkel, sein Tochter und Enkelin und so sein gesamte Nachkommenschaft mit sich nach Ägypten. 8. Die sind die Namen der Nachkommen Israels, die mit Jacob nach Ägypten kamen, beginnend mit seinem erstgeborenen Sohn Reuben. 9. Reuben's Sohn waren Hanok, Palu, Hezron und Carmi. 10. Simeon's Sohn waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Saul, dessen Mutter ein Kanaaniterin war. 11. Levi's Sohn waren Gerson, Kahath und Merari. 12. Judah's Sohn waren Ger, Onan, Selah, Perez und Sarah, Ger und Onan starben Jedoch bereits in Canaan. Die Sohn des Perez waren Hezron und Hamul. 13. Issachar's Sohn waren Tola, Puva, Job und Simron. 14. Sebulon's Sohn waren Seed, Elon und Yolil. 15. Die sind die Sohn Lies, die Sie Jacob in Mesopotamien Gebar, einschließlich seiner Tochter Dina, insgesamt waren es 33 Sohn und Tochter. 16. Gad's Sohn waren Zaphon, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi and Areli. 17. Arsa's son waren Jimna, Jizva, Jizvi, Bria, Soe Aya Shwester Sarah, Bria's son Wiedram waren Heba und Malkiel. 18. Die sin die son Silpas, die Laban Sena Tokta Li Mitgab, Sai Gabar Jacob Instjism Sexen Personen. 19. Rahel's son, Jacob's Frau, waren Joseph and Benjamin. 20. Joseph Worden in Egyptian son Geboren. Namlich Manas und Ephraim, deren Mutter Asnath, die Tochter Potiphras, des Oberpriesters von On, war. 21. Benjamin's Son waren Bela, Besha, Aspel, Jer, Naman, Ahi, Roz, Mupim, Hupim and Orud. 22. Die sin die son Rahels, die sie Jacob Gabar, instjism virzen personen. 23. Dan son waren Husim. 24. Naphtalus son waren Jarzeel, Guni, Jezer and Silam. 25. Die sin die son Bilas, die Laban Sena Tochter Rael Mitgab, Sie Gabar Jacob Instjism Zeben Personen. 26. Die Gesamtzahl der Direkten Nachkommen Jacobs, die nach Ägypten Zogen, Betrug 66 Personen, wobei die Frauen der son Jacobs nicht mitgesalt werden. 27. Die Joseph Sway son in Ägypten geboren werden. Belief sich die Gesamtzahl der Angehorigen Jacobs, die nach Ägypten kamen, auf 70 Personen. 28. Jacob St. Judah Voror zu Joseph, damit dieser Anweisungen für ihr Ankunft in Goshen geben konnte. Als sie die Provinz Goshen erreicht hatten, 29. Ließ Joseph seinen Wagen anspannen und fu seinem Vater Israel in Goshen in Gigan. Bei ihrem Zusamentrafen fiel im den Hals und weinte lange. 30. Israel sagt zu Joseph, Nun kann ich beruhigt sterben, da ich dich wiedergesehen habe und weiß, dass du noch lebst. 31. Daraufhin sagt Joseph zu seinen Brüdern und den Angehorigen seines Vaters, ich werde zum Pharao gehen, im zu berichten, dass mein Bruder und die Familie meines Vaters, die in Canaan lebten, zu mir gekommen sind. 32. I erklart weiter, dies manner sind scharf hörten, da sie wie sagte sind, und sie haben ihr scharf, rinder und ihren gesamten Besitz mitgebracht. 33. Wenn der Pharao euch nun rufen last und fragt, was eu a beruf ist, 34. Dann antwortet, den Diener sind von Jugend auf Wiesakte Gusen, so wohl wir als auch an Seer vorfahren. Die sollte sagen, damit in der Provinz Goschen bleiben konnt. Den Schafhirten sind den Ägypten ein Graul.